Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor Van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Sechste Folge. Meine Braut Bianca Torturata war wieder einmal entführt worden. Diesmal von Schmolem dem Golem. Im Gewölbe des jüdischen Altwarenhändlers Ezechiel Naftali hatten wir, Professor Van Helsing, dessen Diener Ivan und ich, Bianca wiedergefunden. Und den Golem. Oder vielmehr Ezechiels Vater, Schmolem Naftali, den Schauspieler, der den Golem in unzähligen Stummfilmen dargestellt hatte. Sagen Sie, Ezechiel, Ihr Vater, wie alt ist er eigentlich? Naja, der Jüngste ist er nimmer. Gewiss nicht. Wenn ich einmal so zurückrechne, die Stummfilmzeit, wie alt ist er? Ach, wei, wissen Sie, die Zeit vergeht. Wenn ich es recht bedenke, Ezechiel, müsste Ihr Vater eigentlich schon tot sein. Sie belieben zu scherzen. Oh nein, Ezechiel Naftali. Ich scherze nie, wenn ich einen Zombie vor mir sehe. Ach, verfluchter Goy, wie hast du's erraten? Es war nicht so schwer, wenn man wie ich ein besonderes Faible für Nachrufe hat. Und den auf den großen Schmolem Naftali habe ich bestimmt schon vor 10 Jahren in der Zeitung gelesen. Ich bin großer Schmolem. Ich bin der Golem. Schweig, Tate. Nimm das Madel und komm. Mich? Nein, nicht schon wieder ich. Ja, natürlich. Wem sonst? Du wirst abgeben ein schönes Opfer beim nächsten Voodoo-Sommerfest. Hey, wo sind die hin? Oh, Fräulein Bianca, sie schon wieder entführt. Ja, Ivan, augenscheinlich ist sie mit Ezechiel und dem Golem in einer geheimen Versenkung verschwunden. Hoffentlich nicht für immer in Versenkung verschwunden. Oh, nur du, mein Täubchen, bist Gott sei Dank da, süße Dahlia. Ja. Dahlia Lavour. Ja, Ivan. Aber warum sind die drei plötzlich weg? Weil ich ihnen auf die Schliche gekommen bin, Dahlia. Dieser angebliche Golem ist nichts anderes als der Zombie eines alten Filmschauspielers. Was? Und sowas gibt's wirklich? Na ja. Allerdings war das bisher nur jenseits des Atlantiks bekannt. In den USA? Auch. Ihren Ursprung haben die Zombies allerdings im Voodoo-Kult der Insel Haiti in der Karibik. Es handelt sich dabei um lebende Leichname, Verstorbene, die von einem Voodoo-Priester durch Zauber aus ihren Gräbern geholt werden und als wandelnde Tote umgehen. Aber was hat Zombie von Haiti in Transsilvanien verloren? Tja, das ist ein Rätsel, das auch ich nicht lösen kann, Ivan. Vorläufig jedenfalls noch nicht. Professor Van Helsing, kommen Sie, schauen Sie mal hier. Ich habe einen versteckten Schalter gefunden. Vorsichtig, Jonathan. Eine getarnte Versenkung und ein Lift. Ich denke, wir sollten uns hier auf die Plattform stellen und einmal nachprüfen, wohin dieser Aufzug führt. Wir versinken im Erdboden. Oh, kann nichts geschehen. Ivan ist bei dir, Dahlia, mein Täubchen. Oh, ist das dunkel hier unten? Da, Dahlia. Und feucht. Fast wie in Tropfsteinhöhle, wo tropft. Oder wie in einem Kanal. Wo ist unser dritter Mann? Hier, Professor. Aber wo sind wir? Tja, ich vermute, in einem Teil der Kanalisation von Sporsk. Da, seht ihr? Da vorne wird es hell. Oh, die Sonne und die liebliche Sporska. Die Sporska? Ist Fluss, an was Sporsk liegt. Erkennen Sie die Gegend hier? Ja, das müssen die alten Hafenanlagen sein vor der Stadt. Alte Hafenanlagen? Ja. An diesem Pier legten früher die Frachtschiffe an. Sie müssen wissen, Professor Sporsk war einmal eine recht bedeutende Hafenstadt für Transsilvanien. Ja, ja. Weit konnten die Schiffe ja wohl nicht kommen. Oh, doch. Die Sporska mündete in die Brestica, die Brestica in die Seret und die Seret in die Donau. Oh, du hast gut aufgepasst, in die Erdkunde, Dahlia, mein Täubchen. Ja, und die Donau mündet ins Schwarze Meer und durch die Dardanellen und das Mittelmeer gelangt man so auf direktem Wege von Sporsk nach Haiti. Sie glauben tatsächlich, dass irgendjemand den Voodoo-Kult von Haiti hierher nach Sporsk in Transsilvanien gebracht hat, Professor? Ja, ja. Und zwar irgendjemand mit einem U-Boot. Was? Ein U-Boot? Was für U-Boot? Kommt mal alle her! Au! Vorsichtig! Hier unten am Pier. Hier hat vor nicht allzu langer Zeit ein U-Boot gelegen. Professor, glauben Sie, dass sich meine Bianca jetzt auf diesem ominösen U-Boot befindet? Vielleicht gar auf dem Weg nach Haiti? Ich hoffe nicht, mein junger Freund. Wir müssen unbedingt mehr über diese alten Hafenanlagen erfahren. Ja, aber wer könnte uns da... Ja, wir gehen am besten ins Sporska Rathaus. Dahlia, können Sie uns den Weg... Dahlia. Dahlia! Wohin geht sie? Ich muss gehen. Ich gehe. Verdammt! Professor. Gehen. Was ist mit Dahlia geschehen? Tja, sie wirkt fast wie ein... Gehen. Aber das kann doch nicht sein, oder? Sie ist völlig verändert. Gehen. Bewegt sich wie ein Roboter. Ivan, du gehst ihr nach, aber sei vorsichtig. Beobachte, wohin sie geht, aber greif nicht ein. Wir treffen uns später am Rathaus. Da, Professor. Ivan geht. Oh, Dahlia. Mein Täubchen. Wie angenehm, dass uns dieser Fiaker über den Weg lief, nicht wahr, mein lieber Jonathan? Wie? Ja, ja. Ich fühl's nur. muss immer an die arme Bianca denken. Ob sie wirklich auf dem Wege nach Haiti ist? Mein Lieber. Halt! Was ist los, Kutscher? Übrigens, sind Sie nicht der Ober aus dem Café ins Borsk? Bitte, der Herr, an und für sich bin ich Ober. Aber in meiner Freizeit bin ich Kutscher. Ach so, was ist los? Bitte, der Herr, stellt sich uns Uniformierter in den Weg. Was? Es ist ein Uniformierter, Herr Professor. Ist das nicht dasselbe? Alles aussteigen! Was? Ja, wieso denn? Passkontrolle! Befehl ist Befehl! Na, was sag ich? Uninformiert! Ruhe, du Hund! Hier, unsere Pässe. Von Helsing, Charka. Da, mitkommen! Was? Ja, aber wohin denn? Kommandantura, Rathaus! Oh, na ja, da wollen wir sowieso hin. Vielleicht könnten wir zusammen mit dem Fiaker... Jetzt! Befehl ist Befehl! Dabei, dabei! Na dann, in Gottes Namen. Herrn? Korporal Klobasi zu Befehl bringt fremdes Spion, Professorales, nebst einem Subjektbegleitung. Scher dich raus, Trottel! Herr Professor, welche Freude, Sie zu sehen. Angenehm. Was sagte der Mann da eben? Spion? Achten Sie nicht auf diese Untermenschen, Professor. Meine Herren, ich darf Sie im Namen der transsylvanischen Regionalverwaltung Zborsk herzlich in unserem Lande begrüßen. Danke, Herr... Drafi, wenn Sie erlauben, Oberst Drafi. Wie gefällt es den Herren in Zborsk? Was werden Sie hier tun? Wie lange wollen Sie bleiben? Was geht Sie das denn an? Nun, junger Freund, ich bin hier in Zborsk für die Sicherheit verantwortlich. Auch für Ihre Sicherheit und die des Herrn Professors. Und vielen Dank, Oberst Drafi. Aber ich denke, wir können ganz gut auf uns selber aufpassen. Und nun können wir wohl wieder gehen. Natürlich. Natürlich können Sie gehen. Die Frage ist nur, wohin? Wohin? Ja. Junger Freund, Sie wissen vielleicht nicht, Zborsk ist militärischer Sperrbezirk. Ach, nein, das wussten wir allerdings noch nicht, Oberst Drafi. Herr Oberst, Kapitän Schreck ist da in Begleitung von... Raus! Siehst du denn nicht? Aber lieber Oberst, warum die Aufregung? Kapitän, Sie... Verzeihung, ich sehe, Sie haben noch Besuch. Es tut mir außerordentlich leid. Ich wollte Ihre Unterhaltung mit Oberst Drafi nicht stören. Ich denke, wir sind ohnehin mit dem fertig. Kommen wir rein. Na, so ein Glück, dann können wir ja... Komm herein, Markeur. Oberst Drafi, darf ich Ihnen meine neue Mitarbeiterin vorstellen? Mademoiselle Marie Laveau. Bon. So. Ja, aber das ist doch... Dalia Laveau. Kennst du die Herren, Markeur? Ich. Aber sie noch nie gesehen. Aber komm, Jonathan. Adieu, meine Herren. Und denken Sie daran, Zborsk ist militärisches Sperrgebiet. Sagen Sie, Professor, spinne ich denn? Das war doch Dalia Laveau. Sie war es nicht mehr, Jonathan. Nicht mehr? Haben Sie Ihre Augen gesehen, Jonathan? Sie sahen aus wie die von Schmullem Naftali. Sie meinen, Dalia ist jetzt auch ein Zombie? Ich fürchte, ja. Kommen Sie, wir gehen ins Kaffeehaus gegenüber und warten auf... Ivan! Professor! Herr Jonathan! Oh, ich habe Dalia verloren. Ja, Ivan, das hast du. Sie wissen schon, Professor? Ja. Oh, Dalia, plötzlich, sie war verschwunden, gerade vor ihrem Haus. Eine Abteilung Matrosen marschierte vorbei und plötzlich, Dalia weg. Matrosen? Sagtest du Matrosen, Ivan? Ja, Professor. Wo war das? Da hinten, bei Dalias Haus, in Richtung Fluss. Kannst du uns hinführen? Natürlich, Professor. Kommen Sie, kommen Sie. Thank you. aber schönes Mal. Sehen Sie, Professor, da drüben ist Dahlias Haus. Eben. Und von dort kamen Matrosen. Und ja, was ist das? Man bringt einen Sarg aus dem Haus. Wie jung war sie noch? Ja, wer ist gestorben, Frau? Sie, die Dahlia, heute zu Mittag. Ganz plötzlich. Was? Oh, so jung. Dahlia! Halt, Ivan! Professor, die vier Sargträger, sind das auch? Zombies, ja! Oh. Ivan, halt! Halt! Zurück! Zurück! Lass mich zu ihr! Jesus Maria, der Sarg ist leer. Hey, bleib hier, du! Was hast du mit Dahlia gemacht? Bleib hier, du! Ich muss fort! Ivan, lass los! Er hat dem Zombie ein Bein gebrochen. Ich muss fort! Aber meine Dahlia. Ivan, reiß dich zusammen. Mein Täubchen. Wir müssen dem Zombie nach, dem du das Bein gebrochen hast. Herr Professor, Sie glauben? Er wird uns zu Ihrem Hauptquartier führen. Ich muss fort. Humpelnder Zombie verschwindet im Friedhof. Da gehört er auch hin. Schnell, ihm nach. So war unglücklich das arme Madel. Das arme Madel. Und so schönes Madel, die Dahlia. So war er. Halt, Ivan. Lass den Trauerzug vorbei. Professor, da. Sehen Sie doch, unter den Trauergästen. Das sind ja Oberst Rafi und dieser Kapitän Schreck. Sehr seltsam. Oh, Professor van Helsing. Ich bin überrascht, Sie auf dem Friedhof wiederzufinden. Mir geht es nicht anders, Oberst Rafi. Darf man fragen, wen Sie hier zu Grabe tragen? Oh, ein trauriger Fall. Es handelt sich um eine junge Mitarbeiterin aus meiner Abteilung. Mein Beileid. Ja, ganze 25 Jahre war sie alt. Wer? Na, Dahlia Lavour. Haben Sie etwa das Mädchen gekannt? Sie! Ruhig, Jonathan. Professor, Herr Jonathan! Was ist? Humpelnder Zombie verschwunden. Hier in Gruft. Na, die Gruft wollen wir uns mal näher anschauen, solange die Herren mit diesem seltsamen Begräbnis beschäftigt sind. Tor zur Gruft ist verschlossen. Aber Zombie gerade hinein. Ja, das heißt, er hat sie von innen verriegelt. Das ist selbst für unseren Ivan eine zu schwere Aufgabe. Aber vielleicht... Vorsicht, Professor! Kommt jemand! Ab in die Büsche! Oberst Rafi, ich verabschiede mich vorerst von Ihnen bis heute Nacht. Jawohl, Kapitän. Ich freue mich schon darauf. Oberst Rafi, denken Sie daran, wir tun nur unsere Pflicht. Adieu! Jawohl, Kapitän. Den ist auch in der Gruft verschwunden. Seltsam, wie viele Leute hier freiwillig ins Grab steigen. Was wir tun, Professor von Helsing? Wir warten hier. In 2 Stunden ist es dunkel. Und du, Ivan, gehst in die Stadt und besorgst uns Salz. Salz? Wofür denn das? Salz, meine Freunde, ist das einzige Mittel, um einen Zombie zurück in sein eigenes Grab zu zwingen. Was? Es ist so, wenn diese lebenden Toten Salz essen, begeben sie sich auf dem schnellsten Weg in ihr richtiges Grab und können nicht wieder hervorgezaubert werden. Ja, aber wie wollen Sie diese Monster dazu bringen, Salz zu essen? Oh, da hat Ivan Idee. Junger Herr Jonathan, abwarten. Ivan, bald zurück. Wo Ivan nur bleibt. Hoffentlich haben ihn diese widerwärtigen Zombies nicht auch erwischt. Wie meine arme Bianca. Wo sie jetzt wohl sein mag. Direkt unter uns, denke ich. In dieser Gruft. Was? Hey, da kommt Ivan, ja. Nein, da Das ist dieser Oberst Rafi. Parole. Endsieg! Oh, Ivan spät, aber war schwierig. Was hast du denn da für einen Sack, Ivan? Oh, es Ivans Geheimwaffe gegen Zombies. Ganzer Sack voll. Psst, Ivan, da kommt noch jemand. Aber das ist doch... Dahlia. Meister. Oh, Dahlia. Mein Täubchen. Ich hab's gewusst. Aber was ist? Meister. Schau mich an. Ich muss zum Meister. Parole. Endsieg. Oh nein, Ivan lässt dich nicht. Halt! Im Namen des Meisters, wer bist du? Das wird widerwärtiger Zombie gleich sehen. Da! Niemand darf hier... Der Zombie geht davon. Er sucht sein eigenes Grab auf. Aber was hat Ivan ihm denn in den Mund gesteckt? Salzstangen. Ivan hat ganzen Sack backen lassen. Für Zombie-Kampf. Vorwärts, Freunde. Dabei, dabei. Was hat das zu bedeuten, Professor? Ein Tempel und ein U-Boot-Bunker? Das geheime Hauptquartier des Kapitän Schreck. Ich begrüße in unserem Kreis unsere neue Schwester, Dahlia. Ich grüße den Meister. Dahlia, dir wird es obliegen, eine weitere Schwester in unseren Kreis einzuführen. Mit diesem Dolch hier. Ich gehorche dem Meister. Oberst Rafi, bringen Sie das Mädchen auf den Altar. Lass mich! Seien Sie vernünftig, Bianca. Nein! Gehorchen Sie dem Meister. Sie werden eine von uns und werden an seiner Seite die Welt erobern. Kapitän Schreck und seine Zombies, der Schrecken der sieben Weltmeere. Oh, Schreck! So ist es, Bianca. Zwischen Haiti und Transsilvanien sollen alle vor uns zittern! Nein! Auf den Altar mit dir! Ihre Braut soll auf dem Voodoo-Altar geopfert werden, Jonathan, um später als Zombie wieder aufzuerstehen. Oh nein, Eva wird... Warte, Ivan. So erhebt euch aus euren Särgen, meine Getreuen, um dieser Zeremonie beizuwohnen. Das ist ja schrecklich. Lebende Leichname. Lauter hohe Militärs aus dem letzten Weltkrieg. Haltet Bianca fest! Erhebe den Dolch, Dahlia! Und stoß zu! Nein, Dahlia! Stoß zu, Dahlia! Und ihr bringt diese Sturmfriede zum Schweigen! Nicht! Vor diesem Gehorsam hat Ivan das Salzstange gesetzt. Da! Da! Da! Da! Verflucht! Oh, Schreck! Meine Zombies laufen weg. Das Salz treibt sie in ihre Heimaterde. Dahlia! Stoß endlich zu! Mein Gott! Sie hat sich selbst den Dolch in die Brust gestoßen. Oh, Dahlia, mein Täubchen. Ivan, ich liebe dich. Verflucht! Hier bleibt nur noch die Flucht aufs U-Boot. Da, Kapitän Schreck, er entkommt uns. Oh, Dahlia, sie ist tot. Ja, Ivan, jetzt ist sie wirklich tot. Jonathan, oh, ihr seid im letzten Augenblick gekommen. Ja, ich glaube, wir haben alle Zombies erlöst. Sie streben ihren Gräbern zu, um endlich die ewige Ruhe zu finden. Ivan, zur Sicherheit sollten wir aber die Särge noch einmal überprüfen. Ivan? Was soll ich jetzt beginnen? Ivan kann nicht. Ich helfe euch. Hey, was ist denn das für ein Sarg? Der sieht ja aus wie ein Sarkophag. Nein! Ich bin die alte Mumie und aus Ägypten komme ich. Fortsetzung folgt.